In den Versen 26 bis 31 des Hebräerbriefes, Kapitel 10, geht es darum, dass das, was man erkannt hat, nämlich, dass Jesus Christus der Heiland ist, nicht beiseite schieben darf. Wankelmütigkeit ist eine Situation, die also auch zum Gericht führen kann. Ich habe das überschrieben mit Christus oder Gericht. Entweder Jesus oder Gericht. Und da wird weiter gesagt, so wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir weiter kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten des Gerichts und des Feuereifers, der die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, der muss sterben ohne Barmherzigkeit durch zwei oder drei Zeugen. Wie viel, meint ihr, ärgere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Testaments unrein achtet, durch welches er geheiligt ist und den Geist der Gnade schmäht. Denn wir kennen den, der da sagte, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und abermals, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die Situation der ersten Gläubigen aus Israel haben wir ja vielfältig schon beschrieben. Sie war immer mit der Frage gepaart, sind wir jetzt auf dem richtigen Wege oder sollten wir noch auf was anderes warten? Ähnlich wie diese Frage lautete, die die Jünger des Johannes hatten, als sie zu Jesus geschickt worden sind. Frage, fragt ihn, ob er der ist oder ob wir auf einen anderen warten sollen. Und diese Unsicherheit war auch im Herzen der Hebräer. Allerdings, sie hatten schon erkannt, dass Jesus der Christus war, so wie einst Petrus das auch in Caesarea Philippi gesagt hat. Und wenn diese Erkenntnis der Wahrheit da ist, so will hier der Schreiber des Hebräerbriefes sagen, und man fällt zurück und lässt diese Erkenntnis der Wahrheit nicht im Herzen aufkommen, kann man suchen, so viel man will, man wird kein anderes Opfer finden. Man wird keine andere Erlösung finden, sondern man bleibt unter dem Fluch, das heißt unter dem Gericht. Man bleibt unter dem, was aufgrund der Werke folgt. Denn die Werke, auch im alten Bund, brachten niemals Erlösung. Sie brachten nur durch die ständigen Opfer, brachten sie eine Bewahrung auf den Tag der großen Erlösung durch Christus. Aber sie waren nicht fähig, die Werke, die guten Werke und auch nicht die Tieropfer, einen Menschen für die Seligkeit zuzubereiten. Der Fluch aufgrund der Sünde blieb. Wer aber nun erkannt hat, so heißt es hier, dass in Jesus Christus eine ewige Erlösung gebracht ist, eine Befreiung für die Ewigkeit und das doch ablehnt. Das heißt mutwillig sündig. Mutwillig kann man nur sündigen, wenn man etwas erkannt hat und nicht tut. Dann kann man mutwillig sündigen. Ansonsten sündigt man aus Versehen. Hier ist nicht die Sünde gemeint, die entsteht aufgrund unserer äußeren Schwachheiten, sondern die Sünde gegen besseres Wissen, Erkenntnis. Hier ist die Erlösung, hier ist der Erlöser, Jesus Christus, aber ich falle zurück in meine eigenen Werke. Ich nehme das nicht an. Wer das tut mutwillig, der bleibt weiter unter dem Gericht. Der kann die Gnade nicht erleben. So wie es auch Johannes schreibt in seinem ersten Brief, das ist ja immer wiederholend, aber für uns wichtig, auch neu zu erkennen, in Kapitel 5, Vers 12, er sagt, nur wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Und das steht hier im Kontext mit dieser Aussage. Wo wir mutwillig sündigen, nachdem wir erkannt haben die Wahrheit und nehmen sie nicht an, haben wir den Sohn nicht und haben auch das Leben nicht. Wir bleiben im Tod. Das Opfer Jesu für die Sünder, für die Sünden, ist ja das Einmalige, aber nicht nur einmalig, sondern zugleich auch wertvollste. Weil dieses Opfer nicht von Menschen gebracht worden ist, sondern von Gott selbst. So wie es Paulus in 2. Korinther 5, Vers 19 sagt, ist Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit sich selbst. Es war also ein Opfer, was Gott selbst brachte, was nicht Menschen brachten. Und deswegen ist es das Wertvollste, weil Gott sich selbst ins Mittel setzte. Wer dieses Opfer zur Erlösung in Ewigkeit erkannt hat, hat ja dann auch das Zeugnis erkannt, keinem anderen Gott und keinem anderen Kraft mehr Raum geben zu müssen und zu dürfen. Er hat das Zeugnis, wenn er Jesus angenommen hat, dass er die Kraft auch gegen wiederholte Sünde in seinem Leben bekommen hat. Darum diese Aussage zum Beispiel von den Jüngern in Johannes 6, als es so einen Zwiespalt gab zwischen denen, die Jesus hörten und ihm nachfolgten, aber die nicht alles akzeptierten, was er sagte, und sie gingen zum Teil weg. Johannes 6, Vers 68, da steht dann, wie Petrus sagt, wohin sollten wir gehen? Wir haben ja erkannt, dass du Christus bist. Das heißt, wir können gar nicht zurück. Wir müssen bei dir bleiben, sonst haben wir kein Leben. Sonst haben wir kein Leben. Wir haben es erkannt und wenn wir das jetzt verleugnen, dann sind wir mutwillig böse. Und das ist das, was der Hebräerbrief hier meint. Wer dann mutwillig sündigt, der hat kein anderes Opfer. Und die Jünger sagten, nein, wohin sollen wir gehen? Wir haben ja erkannt, dass du der Christus bist, der Erlöser. Oder auch wie Paulus das dann schreibt, befreiend schreibt, in Römer 6, wo er darauf hinweist, dass wir ja als Gläubige mit Christus gestorben sind. Und zwar warum? Die neue Kraft dient dazu, die wir dann durch seine Auferstehung bekommen haben, der Sünde nicht mehr dienen zu müssen. Ich lese mal die 2, 3 Verse aus Kapitel 6, Vers 5. So wir samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein, weil wir wissen das, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Also hier wird auch das gesagt, wer das erkannt hat, dass er mit Christus gekreuzigt und gestorben ist und jetzt sich wieder zu seinen eigenen Werken und Opfern zurückwendet, der sucht vergeblich ein anderes Opfer für die Ewigkeit. Denn alle Opfer, die gebracht worden sind in Israel, waren nur für die Zeit. Sie waren nicht für die Ewigkeit. Kein Tieropfer konnte irgendjemand gerecht machen für die Ewigkeit. Alle blieben erstmal unter dem Fluch der Sünde. In Kapitel 8 von Römerbrief schreibt Paulus auch in Vers 11 bis 13 folgendes: Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, um des Willen, dass sein Geist in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht mehr Schuldner dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben, denn wo wir nach dem Fleisch leben, werden wir sterben. Also mit anderen Worten, wenn wir auch wiederum nach dem Gesetz leben, bleiben wir Tote. Das heißt, wir bleiben im Tod, wir sterben. Wo wir aber nach dem Geiste leben, wo wir darauf eingehen, so will der Schreiber des Hebräerbriefes sagen, und den Sohn im Herzen aufnehmen, sind wir im Leben, frei vom Tod. Des Fleisches Geschäfte können wir jetzt töten, dann werden wir leben. Das heißt also, ich will es nochmal betonen, weil manche dieses Wort hier im Hebräerbrief fälschlich auslegen. Sie denken, dass wenn sie gläubig geworden sind, Kinder Gottes geworden sind und nun plötzlich einer Sünde nicht widerstehen können und sie merken, jetzt falle ich in die Sünde hinein, ja, und kriegen nicht mehr die Kurve, weil sie vorher nicht aufgepasst haben, sind sie dann wieder automatisch außerhalb der Gnade. Das ist ja hier nicht gemeint. Hier ist gemeint der Entschluss, überhaupt Jesus aufzunehmen ins Herz, ihn als den alleinigen Erlöser gelten zu lassen. Das ist hier diese Schwelle, die beschrieben wird. Nachdem wir erkannt haben, ja, er hat das vollbracht, was in Ewigkeit Gültigkeit hat, dürfen wir nicht mehr zurückgehen. Dürfen wir uns nicht mehr zu anderen Vorschlägen, Religionsvorschlägen oder Freiheitsvorschlägen wenden, sondern ihn jetzt ganz zulassen. Denn in dem anderen Fall, wenn wir doch als Kinder Gottes in Sünde gefallen sind, sind wir nicht von der Gnade getrennt, sondern wir haben einen Fürsprecher, Jesus, der zu dem wir das bringen dürfen und der uns auch vergibt. In 1. Johannes 2, Vers 1 und 2. Die Gnade in Jesus soll erkannt werden. Wer aber bewusst, und das ist die Parallele auch zu diesem, bewusst weiter Sünde tut, der bekennt, dass er Jesus nie aufgenommen hat. Das sagt dann Johannes auch in seinem Brief. Das könnte man mit dem Hebräerbrief vergleichen. Ich lese mal da einige Verse. 1. Johannes 3, die Verse 4, 6 und 8 zum Beispiel. Wer Sünde tut, der tut Unrecht und die Sünde ist das Unrecht. Und in Vers 6, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer da sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Also hier wird von diesem weiter sündigen müssen geredet, weil keine Kraft der Wiedergeburt da ist. Weil Jesus, der Auferstandene, nicht aufgenommen worden ist. Das heißt also hier auch die Hebräer mussten dann weiter sündigen. Sie hatten kein Bollwerk gegen die Sünde. Sie konnten nur immer wieder ein Tier schlachten und sagen, gut, ich habe wieder gesündigt hier, muss ich jetzt ein Opfer geben. Sie hatten keine Kraft. Das heißt, wer Sünde tut, wer sie auch bewusst dann zulässt, der kennt einfach diese Gnade noch nicht. Vers 8 noch einmal, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also noch einmal gesagt, damit es da kein Irrtum gibt, hier im Hebräerbrief geht es um die Entscheidung für Jesus Christus und wenn man entschieden ist, darin auch zu bleiben, das nicht wieder loszulassen. Denn wer das loslässt, hat kein Opfer für die Ewigkeit, das ihn erlösen könnte. Und wer diesen Schritt nach der Erkenntnis, dass Jesus der Herr ist, der Verbindlichkeit nicht tut, wird weiter ein Knecht sein müssen der Sünde. Das heißt, er tut sie bewusst und kann es nicht wehren. Er kann es nicht wehren. Er hat keine Kraft. Er weiß genau, so wie wir es manchmal in der Zeitung lesen, nicht, dass ein Mörder gesagt hat, ich musste es tun, ich war getrieben. Musste es einfach tun. Man fragt ihn, warum hast du es getan? Ja, ich musste es tun. Er wusste schon, dass es falsch war. Und ich glaube, auch die in Friedrichshain sich da aus dem Fenster jetzt letzte Nacht gestürzt haben, der Mann und der vorher die Frau und das Kind gemordet hat, der wusste auch, dass das falsch war. Aber er konnte es nicht hindern. Er musste dieser Sünde zum Tod hin folgen. Das ist das, was auch hier Johannes meint, um es deutlich zu machen. Hier geht es nicht um ein Vergehen, was ein Kind Gottes leider auch mal haben kann, sondern hier geht es um die Vorentscheidung. Gehöre ich Jesus, ja oder nein? Habe ich ihn aufgenommen, ja oder nein? Vertraue ich ihm für die Ewigkeit, ja oder nein? Oder vertraue ich jetzt den sichtbaren und Dingen und meinen Möglichkeiten? Nochmal diese Stelle, im Blick, wenn ich Jesus aufgenommen habe und die Hebräer, die standen ja jetzt hier in der Situation, ja, Jesus ist das einmalige Opfer, das andere brauchen wir nicht mehr bringen. Dann heißt es hier in 1. Johannes 3, Vers 9, wer aus Gott geboren ist, der tut nicht, also aktiv, der tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt bei ihm und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. Das Neue in ihm hat keine Aktion zur Sünde mehr, das Neue in ihm. Die Verführung kann nur noch bei dem alten Menschen, den wir umhertragen, stattfinden, aber der neue Mensch in ihm hat keine Aktion zur Sünde und ist auch nicht verführbar zur Sünde. Das heißt, er bleibt heilig, er bleibt ewig und das ist ja das Gnadengeschenk. Darum können wir sagen, wenn wir Jesus aufgenommen haben, wir leben ewig, wir haben keine Furcht mehr. Wir sind herausgenommen aus dem Tod, wir sind herausgenommen aus der Furcht. In Kapitel 5, Vers 18 vom 1. Johannesbrief, parallel dazu heißt es ja auch, wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich und der Arge wird ihn nicht antasten. Das Mutwillige, die judenchristliche Gemeinde und somit ja auch wir, sollten nach der Erkenntnis, dass das einmalige, ewige Opfer Jesu nicht meinen, in den vorigen Opferdienst zurückfallen zu müssen, also beides parallel machen zu müssen. Auf der einen Seite an Jesus glauben, auf der anderen Seite in die Werkgerechtigkeit wieder zurückfallen. Wir sollten aber auch verstehen, dass mutwillige Sünden aus der Gemeinschaft des Opfers herausfallen lässt, wenn wir, das heißt, diese Gemeinschaft mit dem ewigen Opfer kann nicht gehalten werden, wenn ich mich abwende von ihm, wenn ich nicht Jesus völlig zulasse. Es sind also so grenzwertige Situationen, in denen hier die Hebräer standen. Erkenntnis auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nicht den Schritt dazu tun. So gibt es auch heute viele Gläubige oder sagen wir mal so religiöse Menschen, die an Jesus glauben. Erkenntnis haben sie. Aber sie weigern sich noch ihr Leben ihm zu geben. Das heißt, sie bleiben auch im Tod. Sie bleiben außen vor. Und sie können suchen, wie sie wollen. Sie finden keine andere Vergebung und kein anderes Heil. Ja, wir sagen ja dann immer, wir formulieren das so, Christen ohne Christus. Die bleiben in der Verlorenheit. Sie haben kein ewiges Leben, weil sie sich weigern, ihr Leben unter die Führung Jesu zu stellen. Sie wissen, er ist der Herr. Sie wissen, er ist von Gott gesandt und hat dieses einmalige Opfer gebracht. Aber es bleibt in dieser Erkenntnis im Wissen stecken und nicht im Vollzug des Lebens, dass das Leben ihm ganz übergeben wird. Und dann, wenn es übergeben wird, kommt es ja zu dieser wunderbaren Wiedergeburt, Neugeburt, zu dem neuen Leben, das nicht mehr zerstört werden kann. Und hier sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, um deutlich zu machen, wie gefährlich diese Wankelmütigkeit ist, die Unentschiedenheit ist, indem er ein Beispiel gibt und sagt, schaut, wer gegen das Gesetz Mose gehandelt hat, da gibt es einige Todsünden, wir können das kurz dann mal lesen, der musste sterben. Wenn der schon sterben musste, wenn er etwas gegen das Gesetz getan hat, das Gesetz, was Gott gab, und es konnte jetzt nicht mehr durch ein Tieropfer revidiert werden oder zugedeckt werden, wie viel größer muss dann die Strafe sein, wenn man das einzige Opfer an Jesus Christus missachtet? Das muss also ungleich höher sein. Und ich gehe auch gleich darauf ein, wie das gemeint ist. Es gibt ja also mindestens 10 Todsünden im Alten Bund. Im 3. Mose 20 lesen wir das. Da galt, da konnte man kein Opfer mehr bringen. Wer diese Dinge getan hat, der musste aus dem Volk Israel ausgerottet werden. Und wenn er 100 Schafe gebracht hätte, hätte es nicht mehr geholfen. Ja, es gibt diese Todsünde und darauf bezieht sich der Schreiber des Hebräerbriefes. Wenn dann jemand da gesündigt hat, musste er sterben. Wie viel mehr wird er Strafe leiden, wenn er das einmalige Opfer, wenn er Christus ablehnt? Ich lese das mal kurz in 3. Mose 20. Die erste Todsünde war, wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Todsünde, da half kein Opfer. Zweite, wer die Ehe bricht mit jemandes Weib, der soll des Todes sterben. Beide, Ehebrecher und Ehebrecherin, half kein Opfer. Wenn jemand bei seines Vaters Weib schläft, dass er seines Vaters Blöße aufdeckt, die sollen beide des Todes sterben. Kein Opfer möglich. Wenn jemand bei seiner Schwiegertochter schläft, so sollen sie beide des Todes sterben. Kein Opfer möglich. Wenn jemand beim Knaben schläft wie beim Weibe, die haben einen Greuel getan und sollen beide des Todes sterben. Auch kein Opfer. Wenn jemand ein Weib nimmt und ihre Mutter dazu, der hat einen Frevel verwirkt, man soll ihn mit Feuer verbrennen, sie beide. Also auch kein Opfer der Versöhnung. Wenn jemand beim Vieh liegt, der soll des Todes sterben und das Vieh auch. Vers 17, wenn jemand seine Schwester nimmt, seines Vaters Tochter oder seiner Mutter Tochter und ihre Blöße schaut und sie wiederum seine, sie sollen des Todes sterben. Vers 18, wenn ein Mann beim Weibe schläft zur Zeit ihrer Krankheit und entblößt ihre Scham und deckt ihren Brunnen auf, dann soll sie ausgerottet werden, soll er ausgerottet werden aus dem Volk. Und dann eben auch noch zusätzlich, das waren 9, in 5. Mose 17, da komme ich dann später auch kurz drauf zurück, da steht dann genauso auch die Todsünde, wenn man dem Götzen dient, dem Götzen dient. Hier steht, wenn unter dir in der Tore einem, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat, jemand gefunden wird, Mann oder Frau, der da übel tut vor den Augen des Herrn, deines Gottes, dass er seinen Bund übertritt und hingeht und dient anderen Göttern und betet sie an, es sei Sonne oder Mond oder allerlei Heer des Himmels, was ich nicht geboten habe und es wird dir angesagt und du hörst es, so sollst du wohl danach fragen. Und wenn du findest, dass es gewiss wahr ist, dass solcher Greuel in Israel geschehen ist, so sollst du den Mann oder das Weib ausführen, die solches Übel getan haben, zu deinem Tor und sollst sie zu Tode steinigen. Also auch hier war kein Opfer möglich. Und das meint der Schreiber des Hebräerbriefes, wenn dann, wenn jemand das Gesetz Mose übertrat und musste sterben, er musste zumindest aus der Gemeinde des Glaubens herausgetan werden. Er konnte nicht weiter in Israel leben, existieren. Wie viel schlimmer wird es sein, wenn man den Sohn Gottes mit Füßen tritt? Wie viel schlimmer wird das sein? Dieses wie viel Schlimmere lesen wir ja dann auch in der Offenbarung, dass hier eine ewige Verdammnis auf die wartet, die hier den Sohn Gottes mit Füßen treten. Wir lesen da zum Beispiel in der Offenbarung 20. Offenbarung 20, da werden ja Bücher, also Mehrzahl, zwei Bücher aufgetan. Einmal ist es das Buch des Lebens und einmal ist es das Buch zum Gericht. Entweder steht man im Buch des Lebens, weil man Christus angenommen hat, oder man steht im Buch des Gerichtes. Ich lese mal Offenbarung 20, ab Vers 11 oder ab Vers 12. Ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott, und Bücher wurden aufgetan, Bücher, und ein anderes ward auch aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der andere Tod. Und so jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben war, wurde er geworfen in den feurigen Pfuhl. Das heißt, entweder im Buch des Lebens oder im Buch des Gerichtes zu stehen. Das meint der Hebräerbrief 4. Wenn schon das Gesetz Mose, was übertreten worden ist, den physischen Tod bereitete, dem man nicht ausweichen konnte, dann wird erst recht, wenn man den Sohn Gottes mit Füßen tritt, nachdem man erkannt hat, dass er die Erlösung ist, wird es zur ewigen Trennung von Gott kommen. Das heißt, der zweite Tod, der ewige Tod. Das ist die viel ärgere und größere Strafe. Petrus schreibt auch von denen, es gab ja zu allen Zeiten falsche Lehrer, die also nicht diese Gnade verkündeten. Im Judasbrief könnt ihr das lesen. Aber auch Petrus schreibt davon, sondern die immer wieder zurückführten in die Werke und in die menschlichen Möglichkeiten, in die irdischen Opfer. Und die bekommen auch ihr Urteil. Sie sind nicht solche, die die Gnade angenommen haben, und deswegen werden sie in Ewigkeit verloren gehen. Sie versuchen auch, andere mitzuziehen. 2. Petrus 2, können wir das zum Beispiel lesen, ab Vers 15 lese ich mal. Kennzeichen der falschen Lehrer. Sie sind wie Bileam, sie haben den Geist nicht, ihre Worte sind angelehnt und anmaßend, sie verkehren die christliche Freiheit in das Gegenteil. Da heißt es, sie haben verlassen den richtigen Weg und gehen irre und folgen nach dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, welcher liebte den Lohn der Ungerechtigkeit, also das Irdische, hatte aber eine Strafe seiner Übertretung, das stumme, lastbare Tier redete mit Menschenstimme und wehrte des Propheten Torheit. Das sind Brunnen ohne Wasser, das sind Wolken, vom Windwirbel umgetrieben, welchen behalten ist eine dunkle Finsternis in Ewigkeit. Das ist genau das, was der Hebräerbrief auch sagt. Ja? Wer jetzt den Sohn Gottes mit Füßen tritt, indem er das Heil nicht annimmt, der wird auch noch eine viel ärgere Strafe empfangen, als die, die den leiblichen Tod wegen der Übertretung der Gebote Gottes erfahren haben. Weiter heißt es, diese reden nämlich die falschen Lehrer, sie reden stolze Worte, dahinter überhaupt nichts ist, und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die recht entronnen waren denen, die im Irrtum wandeln, und verheißen ihnen Freiheit. Das heißt also, auf einem ganz anderen Weg wollen sie ihnen deutlich machen, dass sie auch in die Freiheit kommen, obwohl sie selbst unfrei sind, Knechte des Verderbens. Denn von wem jemand überwunden ist, des Knechtes der geworden. Denn so sie entflohen sind dem Unflat der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesu Christi, werden aber wiederum in denselben verflochten. Und überwunden ist mit ihnen das Letzte ärger geworden, denn das Erste. So wie auch im Hebräerbrief, wer den Sohn Gottes mit Füßen tritt, hat aber erkannt, dass das Heil in ihm ist und nimmt es nicht an, mit dem wird es noch ärger als zuvor. Das heißt, ein unausweichliches Gericht entsteht dort. Wir sollen also und auch damals in der Entscheidung bleiben, uns nicht den Weg in irgendeiner Weise verdunkeln lassen, den Weg des Heils in Jesus Christus. Denn es geht um das Blut des Opfers des Neuen Testamentes. Das ist das Blut, das reine, heilige Blut des Sohnes Gottes. Es ist nicht ein Tierblut, es ist nicht ein Menschenblut von einem Sünder, sondern ist das heilige Blut des Sohnes Gottes, den der Vater für uns gesandt hat. Götzendiener, und das habe ich gelesen, verdienen, wenn sie nicht umkehren, nicht nur zeitlichen, sondern auch den ewigen Tod. dass Jesus Christus das Lamm Gottes ist, das ja der ganzen Welt Sünde getragen hat und getilgt hat und dass er vom Tod auferweckt worden ist, ewig lebt zu unserer Rechtfertigung, den Vater im Himmel bittet, sitzt zu seiner Rechten, das muss angenommen und im Leben bestätigt werden. Im Leben. Das ist nicht nur ein Fürwahrhalten. Und hier mahnt der Schreiber des Hebräerbriefes, wenn du das weißt, dann lebe im Vollzug, wenn du das weißt. Wenn du es nicht weißt, hast du keine Schuld. Aber wenn du es weißt, dass es so ist, musst du im Vollzug leben mit ihm. Sonst bleibst du draußen und es wird schlimmer mit dir als zuvor. Petrus hat es in der Apostelgeschichte auch deutlich gemacht. Nach Pfingsten hat er klar gemacht, dass diese Entscheidung notwendig ist, wenn man das erkannt hat. Viele in Israel warteten ja auf den Messias und nun wurden sie erleuchtet, dass Jesus dieser ist und dass sie unbedingt ihm nachfolgen müssen. In der Apostelgeschichte 3, ich lese da mal, Vers 22 und weitere. Mose, so spricht hier Petrus dann, Mose hat gesagt zu den Vätern, ihr erinnert euch, so wollte er sagen, ein Propheten wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern gleich wie mich. Den sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Und es wird geschehen, welche Seele denselben Propheten nicht hören wird, die soll vertilgt werden aus dem Volk. Das hat er zitiert, um deutlich zu machen, jetzt ist die Entscheidung da. Ihr dürft nicht mehr wankelmütig sein. Wenn ihr jetzt das erkannt habt, er ist es, müsst ihr im Vollzug leben und ihn annehmen. Und alle Propheten von Samuel an und hernach, wie viel ihre geredet haben, sie haben von diesen Tagen verkündigt, ihr seid also nun der Propheten und des Bundes Kinder, welchen Gott gemacht hat mit euren Vätern, da er sprach zu Abraham, durch deinen Samen sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Euch zuerst hat Gott nun auferweckt seinen Knecht Jesus und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeglicher sich bekehre von seiner Bosheit. Also eine ganz starke Aufforderung an diejenigen, die es erkannt haben, dass Jesus nun der Messias ist. Nehmen sie ihn nicht an, dann sündigen sie mutwillig. Mutwillig. Neulich fragte mich ja gerade jemand über diesen Text, wie ist denn das, als ich gläubig wurde, da habe ich dies und jenes dann gemacht, einen Weg eingeschlagen, der, wo ich im Nachhinein erkannt habe, der war nicht richtig. Habe ich mutwillig gesündigt? Sage ich, das ist hier nicht gemeint in dem Sinne. Das war ein verkehrter Weg, über den du Buße getan hast. Aber das mutwillige Sündigen hier ist, wenn du Jesus nicht aufnimmst, obwohl du weißt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn ungehorsam gegen diese Wahrheit, gegen diese Erkenntnis, nennt die Bibel sogar Zauberei-Sünde. Und Zauberei-Sünde wird mit dem Tode geahndet. Zauberei-Sünde. Wir lesen es ja von Saul, nicht? Und wo Samuel sagt, nicht? Ungehorsam ist Zauberei-Sünde. Und auch an anderen Stellen ist es so. Gott ist auch ein Gott des Gerichtes. Er ist ein Gott der Gnade in Jesus Christus, aber auch des Gerichtes, wo diese Gnade nicht aktiv, und ich möchte das einfach so unterstreichen, aktiv angenommen wird. Da bleibt man dann vor dem Gott des Gerichtes. Die Gnade muss aktiv angenommen werden, als Geschenk einfach angenommen werden. Und viele, auch unter den Hebräern, haben das dann nicht gemacht. Sie wollten lieber der Gewohnheit weiterleben, des religiösen Wesens. Ich rede nur von denen, die erkannt haben, dass Jesus der Christus, die es nicht erkannt haben, davon gibt es heute auch sehr viele in Israel, da gilt dieses Wort nicht. aber manche haben es erkannt und haben es doch abgelehnt. So wie zum Beispiel Jesus zu den Pharisäern, zu einigen sagte, ihr wollt einfach nicht zu mir kommen. Ihr erkennt es, aber ihr wollt nicht. Ihr erkennt sogar, dass die Werke, die ich tue, nicht von Menschen, sondern von Gott sind. Und ihr schreibt sie bewusst dem Teufel zu. Und das ist eine Sünde, die euch nicht vergeben werden kann. Das ist die Sünde wie den Heiligen Geist. Das ist die Kraft, die ihr seht. Also hier merken wir, hier waren auch Leute, die das gemerkt haben, aber die nicht willig waren, darauf einzugehen, weil sie ja dann ihre Eigenleistung völlig aufgeben mussten und als nicht würdig für den Himmel erkennen mussten. Und das ist im menschlichen Leben manchmal sehr schwer, einfach sein Leben zu revidieren. Deswegen haben wir auch zu jungen Leuten gesagt, je eher du gläubig wirst, desto besser. Alte Menschen haben es schwer, die nämlich dann zugeben müssen, dass ihre 80 Jahre zuvor schlecht waren. Und das ist schwer. Die suchen dann immer noch was, näher, aber das war doch nicht schlecht und jenes war, es war alles schlecht. Ohne Christus ist alles schlecht. Und das wird schwer, sich gegen sich zu entscheiden, je älter man wird. Deswegen werden viele Ältere nicht mehr gläubig. Ja, selbst auf dem Sterbebett lädt man sie ein, doch Jesus anzunehmen, machen sie nicht mehr. Ja, sie sind so von sich erfüllt und von dem, was sie glaubten, geleistet zu haben, dass sie das nicht aufgeben wollen und nicht sagen wollen, das war alles Sünde, das war alles falsch, das war alles ohne Gott. Nicht? Merken wir, wie das so in dem Herzen der Menschen manchmal aussehen kann. Deswegen, Gott ist auch ein Gott des Gerichtes. Wenn die Gnade nicht beachtet wird, ist keine andere Möglichkeit oder Gnade zum ewigen Leben vorhanden. Es sollte die Heiligkeit, Israel sollte die Heiligkeit und alle, die das erkannt haben, die Heiligkeit Gottes in Jesus Christus erkennen. Und die, die Jesus schon aufgenommen haben, sollten wiederum darin bestärkt werden, darin zu bleiben und auf nichts anderes mehr zu hören oder zu achten als auf dieses Gnadengeschenk Gottes. Verschiedene Beispiele hatte der Herr Jesus ja gegeben, auch im Evangelium, wie das Gericht dann aussehen wird. Zum Beispiel in Markus 9 gleich dreimal sagt der Herr, dort, wenn man ihn nicht aufnimmt, dort wird der Wurm nicht sterben und das Feuer nicht verlöschen. Dreimal. So wird das dann sein in Ewigkeit. Ich lese nochmal den Text aus dem Hebräerbrief. Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir kein anderes Opfer für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten des Gerichts und des Feuereifers, der die Widersacher verzehren wird. Denn wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, der muss sterben ohne Barmherzigkeit durch zwei oder drei Zeugen. Wie viel meint ihr, ärgere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Testaments unrein achtet, also nicht annimmt, durch welches er doch geheiligt ist und den Geist der Gnade dann schmäht, wenn er das nicht annimmt. Das hier, durch welches er geheiligt ist, heißt, Jesus ist auch für die Sünden derer, die verloren gehen, gestorben. Auch für die. Die Sünden sind ja alle bezahlt. Aber man nimmt es einfach nicht an und deswegen schmäht man den Geist der Gnade. Denn wir kennen den, der da sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und nochmal, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Im Grunde genommen ist dieses Wort nur eine Erinnerung daran, dass man das Gewonnene jetzt festhält. Wie Paulus es manchmal auch schreibt an Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast, bleibe dabei. Lass dir das durch niemand nehmen, sondern Jesus ist dein Herr. Und zugleich eine Aufforderung für die anderen, werde verbindlich, verbindlich mit Gott. Glaube nicht nur an ihn, denn die Teufel glauben auch und zittern. sondern werde verbindlich mit ihm. Gib dein ganzes Leben in seine Hand, dann bist du in Ewigkeit gerettet. Diese Erinnerung brauchten sicher nicht nur die Gläubigen damals, das brauchen wir auch heute, denn es ist ja so, dass wir Menschen oftmals abdriften. Wir suchen uns eigene Freuden und auch religiöse Freuden, tanzen über Tisch und Bänke und denken, das sei Gottes Dienst. Nein, Gott bestimmt den Dienst in unserem Leben, nicht wir. Nicht wir sagen, wie das zugehen soll, um Gott zu dienen. Er bestimmt unser Leben. Deswegen diese Worte, die mir persönlich auch immer wieder wichtig werden, die Jesus sagt, wer nicht allem absagt, was er hat, der kann mir nicht folgen. Den kann ich ja gar nicht bewegen. Der macht ja alles selber. Aber wer da glaubt, wie die Schrift es sagt, von dem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, da kommt das zum Zuge, was Gott in Jesus Christus gegeben hat. Nur der Widersacher möchte uns immer wieder diesen Weg verdunkeln. Denn er ist ja, und Jesus sagt das ganz deutlich, was ist er? Er ist ein Mörder. Ein Mörder von Anfang an, sagt, das ist er. Er ist ein Lügner und ein Mörder. Und er versucht, die Menschen zu töten, geistlich zu töten, sie abzuhalten von der Gemeinschaft mit Gott in Jesus. Er ist ein Mörder. Hört nicht auf ihn, will der Herr sagen. Denn Christus ist völlige Vergebung, völlige Hoffnung, völlige Sicherheit in seinem Reich. Wer ihn kennt, soll ihm nachfolgen in dem neuen Leben. Und dort wird er nicht nur gesegnet hier, sondern in Ewigkeit. Also Christus oder Gericht. So habe ich das über diesen kurzen Abschnitt geschrieben.